Hallo, willkommen zur Uncast Episode 8, nein, Quatsch, 63, 88 wollte ich eben sagen. Wieso komme ich auf 88? Das ist unglaublich wieder, ja. 63. 63, ich bin schon der Zeit voraus. Nein, aber nichtsdestotrotz, ja, ob jetzt Folge 63 oder 163 oder was auch immer, wir haben wieder ein paar interessante Themen hoffentlich gefunden für euch in den Weiten des Internets. Ja. Und einige davon sind ziemlich diskussionswürdig. Und ich glaube, dann fangen wir auch gleich an, weil wir haben ja schon wieder Verspätung. Oh, Entschuldigung. Ja, übrigens für die Leute, die das immer nur aufgezeichnet hören, muss man mal dazu sagen, das vergessen wir immer, ja, dass wir montags 18 Uhr immer live den Uncast übertragen bei Ustream und noch bei Ustream, muss man mal gucken, wenn wir das hinkriegen mit Google Plus Broadcasting, können wir das auch dort machen. Ja. Yeah. Schauen wir mal. Bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Ja, und dann, was haben wir? Samsung Galaxy Note. Zunächst mal, Mo. Ja, also. Ja. Muss man erstmal sagen. Das wollte ich jetzt schon anfangen mit den Themen. Ja, und Mo ist ja auch noch hier. Hallo, Mo. Hallo, Rio. Ich bin schon total verwirrt. Ja, du vergisst schon mich hier. Ja. Also, das ist ja wohl der Hammer. Ja. Also, ich meine, wenn ich dich schon vergesse, und hoffentlich vergesse ich nicht die Themen hier. Die ich mir ja, du weißt, ne? Alzheimer. Ja, ja. Genau. So eine Sache. Ich habe ja auch. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich weiß nicht mehr. Alzheimer. Ne? Was war das nochmal? Ich habe das auch. Ne? Ich habe Alzheimer-Bulimie. Kennst du es? Nee. Ja. Doch. Also ich. Ich habe mal was davon gehört, aber ich vergesse. Ich vergesse mich dann zu übergeben. Aber das ist ein anderes Thema. Ah, davon habe ich schon mal gehört. Was habe ich vergessen? Gut. Nein, Samsung, ist ja eklig. Komm, anderes Thema. Samsung Galaxy Note kommt Ende November nach Großbritannien. Ich habe ja schon gesagt, das Samsung Galaxy Note, ja, das wird sehr, sehr interessant werden. Ein Riesenteil, aber sehr dünn. Und ich glaube, du warst nicht so begeistert davon, gell? Von dem Galaxy Note. Ja, nicht ganz so, ne. Ich fand das ziemlich gut. Das schickt sich an, also nächstes Jahr mein neues Handy zu werden. Muss man mal gucken. Oh. Ja, genau. Da muss das Nexus Prime schon einiges bieten. Um mich da umzustimmen, das Note nicht zu kaufen. Ja, dann warte mal ab. Ich stelle nachher noch ein Handy vor, dann wirst du es dir noch überlegen. Ja, bin ich mal gespannt. Nee, glaube ich nicht, aber okay. Ja. Wobei, es hat eine Funktion, die wirklich einzigartig ist. Aber da kommen wir später dazu. Okay, genau. Ja, also Samsung, ich habe ja die Technik dann schon runtergerasselt in der anderen Folge. Aber Ende November kommt es also nach Großbritannien. Das heißt, es dürfte nicht mehr lange dauern, bis es zu uns kommt. Ja, vielleicht sogar früher, wer weiß. Ja, ich hoffe da drauf, dass Samsung das so macht wie in der Vergangenheit, dass die Geräte ziemlich schnell auch in Deutschland auf den Markt bringen. Ja, mal sehen. Und ich kann schon kaum abwarten, bis ich das Teil mal richtig ausprobieren kann, in der Hand habe. Ja, also hier, ne, Samsung, ihr könnt ja mal ein Testexemplar schicken, ne? Und dann, ja. Gerne. Übrigens, weil wir gerade schon von so, schon wieder so von so Gerüchten und Rumdeuteln und so weiter, der Mo hat ja übrigens mal einen Spaß gemacht mit in so einem Mo-Special, ja, da musste ich letzte Woche lachen. Er hat zwar ein bisschen... ein bisschen größere Zollzahl gemacht, aber... Ja, 32 Zoll. Ne, ja, ja, 32 Zoll hast du gesagt, aber immerhin hat jetzt einer was gemacht, und zwar ein 23 Zoll Tablet. Ja, ja, ja, ernsthaft. Also man arbeitet dann nicht mehr mit den Fingern, sondern mit den Armen. Ja, also das ist schon... interessant. Ich meine, kennst du Minority Report? Was man da für eine Fläche hat, ja, da tut einem doch danach die Arme, das ist so ein richtiges Training, ja, was man da machen kann für die Arme. Also, okay. Ja, Android Sports. 23 Zoll Tablets, wie auch immer. Ich weiß, wie könnte man das dann überhaupt transportieren, ja? 23 Zoll Tablet auf einen Rucksack geht's ja nicht mehr. Koffer. Bitte? Für heute gibt's doch für alles Koffer. So, ja, schon Reisekoffer könnte man vielleicht nehmen. Die großen, wo man mit in den Urlaub fährt, weißt du? So. Ja, genau. Ist doch egal. Das ist wie mit dem berühmten Akku, ne? So. Oh, tolles Handy, schön klein und so. Und wo ist das Akku? Ja, hier, neben an der Seite in der Tasche. Aber Ja, okay. Also, wünsche ich mir auch manchmal. most Visionen werden langsam Wirklichkeit, ja. Ich hoffe, dass nicht noch alles andere da Wirklichkeit wird, was du da gesagt hast zu dem Tablet, so mit deinem eigenen, was war das? Atomreaktor, um das Tablet zu betreiben mit Strom oder sowas. Ja, das war aber ein anderes Special, Das ne? war Mit ein dem anderes. Kernspaltungsreaktor-Akku. Er kommt, Ja, er wo kommt man mit dann dir. gesagt hat, okay, wenn es der Kernschmelze kommt, kann man es mal kurz irgendwo ins Wasser schmeißen. Naja, Okay, also gut. Wollen wir mal hoffen, dass das nicht ausartet. das nie passiert, genau. Flash 11 hat Adobe versprochen, ja, soll atemberaubend werden. Die neue Version von Flash 11 ist schon angekündigt sozusagen und es kommt auch ein neues Adobe Air. Und die Demos, die gezeigt wurden, waren auch sehr, sehr interessant. Also 3D-Grafik, OpenGL und so weiter wird vollkommen unterstützt, komplett. Die vollmundigen Ankündigungen waren sogar die, dass es Qualität wie normale 3D-Spiele auf dem also auf dem bisherigen Betriebssystemebene geben soll, was die Grafikunterstützung anbetrifft. Das heißt also, man kann sich drauf gefasst machen, wenn das stimmt, was Adobe sagt, dass wir bald Browser-Games haben in der Qualität wie normale Computerspiele. Das hat vor allem jetzt Firmen wie Zynga beispielsweise sehr, sehr gefreut, diese Ankündigung. Und wenn das wirklich, also wenn die wirklich das halten, was die versprechen, dann wird das wirklich fantastisch werden, weil bis zu 1000% Geschwindigkeitssteigerung soll es geben bei 3D-Games. Und das ist schon mal ein Wort. Schauen wir mal, ob vielleicht hier bei Adobe jetzt wirklich jemand angefangen hat, richtig guten Code zu schreiben. Ja. Ich meine, es ist schon fast ein bisschen vermessen, das zu sagen, weil wir ja keine Coder sind, aber man braucht kein Genie zu sein, um zu wissen, dass Flash so ziemlich das Langsamste ist, was auf dem Computer so läuft. Ja. Also da braucht man einen Megacomputer, um einigermaßen vernünftig Flash-Applikationen ablaufen lassen zu können. Das kann man leicht rausfinden, ja. Aber wenn das jetzt der Fall sein sollte, dass die das von Grund auf hier so Performance optimiert programmiert haben, dann ist es wirklich fantastisch, ja. Das muss ich ganz klar sagen, weil Flash finde ich eigentlich von den Möglichkeiten her ganz gut. Nur eben die Leistung war bisher immer ja, grausam. Aber ich meine, das ist ja bei Java auch nicht anders, sind wir mal ehrlich. Java-Applikation ist auch sowas, wo man viel Rechenleistung braucht, ja, um ein Programm richtig flüssig laufen zu lassen. Ne? Und ich meine damit natürlich nicht ein paar kleine Java-Applets, sondern richtige große Programme, die unter Java geschrieben werden. Die ist übrigens Java auch. ist sehr hungrig. Ja, die es übrigens auch sehr wenig gibt, genau aus dem Grund. Ja. Gut, Ja gut, aber jetzt werden es ja immer weniger werden. jetzt werden es immer weniger Java-Programme werden. Und wenn Adobe damit wirklich jetzt hier ernst gemacht hat, dann sehe ich auch, dass einige Java-Entwickler vielleicht auch hier sich wieder ein bisschen mehr mit Flash anfreunden. Wobei es muss allerdings noch geklärt werden. Der wichtige nächste Schritt wäre, dass Adobe die quasi Flash freigibt, sozusagen als offenes System freigibt. Nur dann kann es wirklich eine Konkurrenz sein zu eben anderen offenen Ja, Plattformen. spielt Adobe überhaupt mit dem Gedanken? Also mir ist da jetzt zum Beispiel noch nichts Also ein bekannt. bisschen haben die ja schon vor einigen Jahren locker gemacht, sage ich mal. Deswegen gibt es ja auch einen offener Zweig, ein freier Zweig unter New Linux beispielsweise, ja, also ein Open Flash sozusagen, das gibt es ja schon, nur dass die Entwicklung halt ziemlich getrennt läuft. Vielleicht kann sich ja Adobe einen Ruck geben und das freigeben. Auch mit den, ich weiß, die machen jede Menge Geld damit, mit den Development Tools, die die verkaufen, da machen die richtig Asche mit offenbar. Aber angesichts der Tatsache, dass sie jetzt das Flash also ziemlich unter Druck steht von HTML5 beispielsweise, könnten die vielleicht sich genötigt sehen, oder ich hoffe, dass sie sich genötigt sehen, hier die Development Tools freizugeben, ja, und eben Open diese Flash Plattform, ja, nicht als Open Source freigeben, das glaube ich, werden die nicht machen, aber dass die Bedingungen so weit frei gestalten, offen gestalten, dass eben das möglich ist, dass auch, sagen wir mal, Free Software Developer da gelockt werden können, auf dieser Plattform zu programmieren. Mhm. Das meine ich. Ja, so ist das. Ja, dann hoffen wir mal alles Beste. Mhm. Wobei ich aber auch der Meinung bin, Flash ist wirklich nicht gerade schnellst und ich weiß nicht, ob das was ist, wo man jetzt alles drauflegen sollte. Also ja, gut. Gibt sicherlich andere Möglichkeiten. Du hast ja vorhin schon erwähnt, HTML5, insbesondere das Thema WebM ist auch interessant, ja, jetzt in was Broadcasting betrifft. Gut, bitte, Moment, ganz kurz. Ja, wir reden von zwei Dingen. Richtig, ja, wir reden weil einmal, unter Flash geht auch WebM. Das hat Adobe extra von Anfang an gesagt, bei der Vorstellung von WebM. Adobe Flash unterstützt WebM. Ja, also das ist kein Problem. Ja, aber da läuft WebM unter Flash. Ja, an einer Flash. Das ist ja nicht gerade unbedingt fördernd, was die Geschwindigkeit betrifft. Ja, gut, aber das ist ja das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Adobe sagt, die neue Flash-Version soll wesentlich verbessert sein. Ja? Und das ist dann natürlich wieder was anderes. Wenn die das wirklich dann so hinkriegen. Warten wir ab und schauen es uns an. Nee, deswegen diskutieren wir ja drüber. Ja? Abwarten, dann brauche ich das gar nicht erst zu sagen. Ja? Dann machen wir einfach, da ist es so, bab. So. Okay, also sagen wir, da ist es, bab. Genau. Wir warten einfach, bis es passiert und dann sagen wir, da ist es. Dann ist es zu spät. Genau. Ja, gut. Amazon startet in den USA mit einem Buchverleih gleichzeitig in 11.000 öffentlichen Bibliotheken und zeigt mal Europa wieder, wo der Hammer hängt. Während wir rumdoktoren mit ein paar Titel regional begrenzten Aktionen von Bibliotheken, zeigt Amazon, wie das gemacht wird. Ja, ich weiß, die Ausgangslage ist natürlich ein bisschen anders da als in den USA, ganz klar. Amazon hat da wesentlich mehr Marktmacht als hier bei uns. Deswegen haben die jetzt den Buchverleih gestartet. Wumm. Zack. Einfach so. Die Option von den Verlagen jetzt zu sagen, ja, wir ziehen unsere Bücher ab von Amazon, haben die nicht. Dann können sie gleich ihren Geschäft abgeben. Ja, geht nicht. Hört sich zwar grausam an, aber Amazon hat eine vernünftige Lizenzierung mit den Verlagen dort erreicht, somit dass ein Riesenangebot an Titeln vorhanden sind, schlagartig, wie gesagt, in den öffentlichen Bibliotheken der USA. Und das fehlt bei uns auch. Schade, dass es bei uns keine Firma gibt, die so viel Marktmacht hat wie Amazon bei E-Books, oder dass E-Books allgemein noch keine solche Marktmacht haben. Bisher kann jeder Verlag bei uns noch gemütlich zurücklehnen und sagen, naja, machen wir halt mal erstmal keine E-Books fertig. Ja. Das geht eben in den USA nicht mehr. Das wäre der Todesstoß. Das hat schon einige Beispiele haben das gezeigt. Ich kann mir den Namen nicht merken. Eine große Kette ist ja in den USA deswegen auch bankrott gegangen, weil sie sich eben nicht, weil das E-Book eben nicht genug gewürdigt haben, sozusagen, das links liegen gelassen haben. Und dann haben eben andere Firmen wie Barnes & Noble, Amazon den Markt abgegriffen und dann war eben nichts mehr vorhanden. Ja, weil eben der Anteil an E-Books schon bei solchen Plattformen wie Amazon, das ist ja auch der größte Printbuchhändler, den es gibt, ja, dass da eben die Verkaufszahlen von E-Books schon weit höher sind als die von normalen gedruckten Büchern. Ja. Und das sieht man, dass da eben eine ganz andere Gewichtung ist wie bei uns. Also bei uns sind das vielleicht ein paar Prozent. Und dann können die Verlage natürlich sagen, was soll's, ne? Also, ich möchte jetzt mal da noch ein bisschen was loswerden. Natürlich kann so ein Konzept wie zum Beispiel Onleihe nicht an so ein Konzept wie Amazon in den USA bringt, anbändeln, ja. Aber, jetzt kommt das Aber, wir sind auf dem Weg, der Zuspruch ist extrem gut, ja. Und man muss erwähnen, ich weiß, du machst ja auch Onleihe, ob du vor kurzem auch mitgekriegt hast, dass da mehrere tausend Titel jetzt dazu gekommen Ja sind, auf gut, einen Schlag. es ist richtig, aber du Es sagst, ist es ist auf jeden Fall, richtig. also es ist nicht so, dass bei uns gar nichts geht. Also das möchte ich hier mal klar widerlegen. Also es passiert was, es ist halt nur nicht Ja, ganz so bombastisch wie in den USA. aber sind wir mal ehrlich, ein paar tausend Titel, das ist ein Witz. Es ist ja schon, eigentlich ist es ja schon ein Witz, was es an deutschen Titeln überhaupt als E-Book schon vorhanden gibt. Allein das ist schon ein Witz. Selbst wenn alle deutschen E-Book-Titel bei Onleihe eingestellt werden, wäre das immer noch lange nicht genug. Ja, das ist es ja. Und wegen Onleihe, also diese tausend von Titeln, ja, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Auf jeden Fall, ich bin froh, dass es da schon einen Stoß in diese Richtung gibt, auf jeden Fall. Aber du hast gesagt, machen es den Leuten recht. Ja, welchen Leuten? Also den Verlagen, den Leuten, die ausleihen. Also wenn sie den Leuten, die ausleihen, recht machen, wenn dann bitte alles sofort, ja, rein. In die Bibliotheken, ja, sollen die Bibliotheken mal auf den Putz hauen. Ich glaube nämlich, dass die rechtlich gesehen durchaus Möglichkeiten hätten, solche Bücher auch ohne die Zustimmung der Verlage zu verleihen. Da bin ich, also ich bin zwar kein Jurist, aber da wäre ich doch, das wäre doch eine Diskussionsbasis, da mal drüber nachzudenken, ob die Verlage nicht wie bei den normalen gedruckten Büchern, ja, der Bibliothek, einer öffentlichen Bibliothek, wohlgemerkt, ja, die ja, wie du schon mal schön gesagt hast, im öffentlichen Interesse stehen, die keine Gewinnorientierung haben, ja, ob man denen das überhaupt verbieten kann, ja, E-Books zu verleihen. Gute Frage, aber die können wir, glaube ich, beide nicht Ja. beantworten. Auf jeden Fall müssen Sie die Bücher genauso kaufen wie jeder andere auch. Ja. Egal jetzt, ob in digitaler oder halt eben in Ja. Papierform. Und Dann können Sie die verleihen. wie das mit dem Verleihrecht aussieht, kann ich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass, wie gesagt, das Online ist ja noch relativ jung, noch relativ frisch. Ja. Und es ist so eingeschlagen, ja, dass selbst die Bibliothekschefs sprachlos sind. Und ich denke, das wird dann auch einiges in die Richtung bewegen. Ja, wollen wir es Also hoffen. im Wollen wir es Moment hoffen. ist es so, also man kann kaum noch einen Titel leihen, weil wirklich alles unterwegs ist. Und das spricht schon für sich. Und schon vorbestellt, vorbestellt, vorbestellt. Das sind, glaube ich, zwei, drei. Man kann ja immer nur für 14 Tage leihen. Und da ist dann schon für 6, 8 und noch mehr Wochen sind schon die Bücher vorbestellt. Ja, also muss man Also auch es dazu tut sich sagen, da einiges. ein bisschen paradox ist es, aber trotzdem nachvollziehbar natürlich. Es gibt genauso wie bei den gedruckten Büchern Exemplare, die eben da lizenziert werden. Ja, Ganz genau. also eine bestimmte Anzahl und nur die Anzahl kann verdient werden, die lizenziert ist. Das heißt, die können nicht eine digitale Kopie einfach so oft verleihen, wie sie möchten, die Bibliotheken, schön wär's, ne? Sondern die sind da tatsächlich gebunden. Das ist auch nachzuvollziehen, klar. Müssen die das E-Book halt dann 20 oder 30 Mal kaufen, aber ich möchte gar nicht wissen, wie hoch da der Preisunterschied ist zwischen der Lizenz für ein E-Book zu verleihen und der Lizenz für ein normales gedrucktes Buch zu verleihen beim gleichen Titel. Oh Gott. Ach, das Das müssen wir kann mal ich in auch nicht Erfahrung bringen. Das beantworten. Also müssen wir ich mal in weiß Erfahrung nur, bringen. im Öffentlichen ist es ja ein bisschen anders. Die zahlen ja auch für die Bücher die volle Buchpreisbindung, also Buchpreissumme, ja. Ja, das ist ja okay, ja. Und also da gibt es keine, das ist jetzt nicht so, dass die weniger bezahlen, weil sie halt eben Bibliotheken sind, Ja, sondern das die ist zahlen okay. voll. Und ich gehe davon aus, dass es bei den E-Books ähnlich sein wird. Ja, und Die ich. müssen halt eben dann 5 Exemplare kaufen, dass sie 5 verleihen können. Ja, aber ich glaube, da sind die Lizenzverhandlungen vielleicht deswegen auch, ja, kommen die so zäh voran mit den Verlagen in Deutschland, weil ich glaube, ich spekuliere da jetzt einfach Umsatz, mal, dass Umsatz, die jetzt nicht ein E-Book, das acht, Umsatz. dass die jetzt nicht ein E-Book für 8,99 der Bibliothek verkaufen für 8,99 und die können das verkaufen, verleihen. Das glaube ich einfach nicht. Ja, so wie es bei den gedruckten Büchern eben ist. Das halte ich eben für ja, nicht der Fall. Deswegen gibt es ja auch die Probleme. Wenn das der Fall wäre, unstrittig, dann könnten ja alle Verlage auch ihre Bücher eben den Bibliotheken geben. So sollte es normalerweise auch sein, dass das, Da was ich bin ich gemeint auch der habe, Meinung. dass dann eben die Büchereien sagen können, hier, Moment, das ist ein Buch, fertig, wir haben hier, wir arbeiten im öffentlichen Auftrag, wir kaufen uns ein E-Books und verleihen das, fertig. Das machen wir so und Ende, so wie wir es bei den Printbooks auch machen. Basta. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Es gab ja auch mal eine Zeit, vor langer, langer, langer Zeit, ja, da war das so, dass Büchereien alles so gekriegt haben. Weil es war, es ging, wie nennt sich das, das Recht für kulturelle Integrität oder so Genau, ähnlich. Also genau. das ist aber lange her. Richtig, ja. Aber es Das ist ist, glaube ich, seit dem Krieg ist es, glaube ich, nicht mehr, seit dem Zweiten Weltkrieg. ich muss aber sagen, es ist schon ein interessantes Thema, wenn man mal überlegt. Du sagst gerade kulturelle Förderung bei den Menschen, ja, bei der Bevölkerung. Es ist schon interessant zu sehen, wenn im Zeitalter von den elektronischen Dokumenten dieses Recht oder diese Möglichkeit, sage ich mal, verloren geht. Ja? Und gerade so Firmen wie Amazon in den USA, die machen das natürlich nicht aus Menschenliebe, ja? Sondern die machen Ach, das auch nee. aus Umsatzgründen. Aber Natürlich. das kommt Hand in Hand. Also das heißt, die Amerikaner haben dann Zugriff auf diese Bücher, ja, im Zeitalter der elektronischen Bücher, während wenn wir in das Zeitalter, also wenn bei uns das quasi die Wichtigkeit verdrängt, ja, kommen wir dann eben dorthin, und haben diese Möglichkeit nicht mehr. Aber egal, jetzt schweifen wir schon so Aber stark ab, richtig heftig, aber na richtig. gut, ist auch mal ganz nett, über sowas zu reden. Genau. Warum übrigens der Amazon Kindle Buchverleih überhaupt interessant wird, ist ja klar. Und das sollte man auch noch dazu sagen. Den Kindle, also das Hardwaregerät, braucht man nicht dazu. Man kann das mit jedem Android-Handy, mit jedem Android-Tablet ausleihen in dieser Bibliothek. Und Amazon, das wird übrigens auch erwartet, ja, jetzt demnächst. Steht schon alles vollgeschrieben in den großen Medien auch. 3 Tage noch. 3 Tage, dann wird wahrscheinlich Amazon das lang erwartete Android-Tablet vorstellen, das eigene Android-Tablet. Und auch das wird dann natürlich, da besteht kein Zweifel, Zugriff haben auf diese Verleihtitel. Das muss man sich mal vorstellen, auf einen Schlag, ja, haben quasi alle Android-Nutzer die Möglichkeit, sich Bücher zu leihen in den Bibliotheken. Das ist unglaublich. Ja, unfassbar. Also wirklich schön, toll. Wobei das Und Gerät ich wird hoffe, es schon geht noch ziemlich weiter. androidified sein, also verändert sein. Ja. Es steht ja auch ganz groß zur Debatte, ob das Android-ified. überhaupt ein richtiges Android wird oder ob das nicht schon so umgeändert ist, dass man es fast nicht mehr erkennen kann. Also man wird es bestimmt nicht mehr erkennen können, ja, aber es ist ein Android. Das sage ich mal auch, müssen wir jetzt natürlich auch abwarten. Wir haben es noch nicht gesehen. Da sind wir auch wieder in der Gerüchteküche. Nicht ganz. Ja, es ist angekündigt, aber Nein, nein, ich nein, will es nein, sehen. Ich will es erst mal sehen. nein. Nein, nein, also die Leute von TechCrunch haben es schon gesehen, die haben es schon benutzt und deswegen weiß man es auch, dass es komplett anders ist als normales Ah, Android-Gerät wer und. weiß, vielleicht haben die ein iPad gehabt und haben was drum rumgeklebt. Keine Ahnung. Entschuldigung, aber es muss nicht loswerden. Ich möchte sehen. Ja, bis wir es, bis, Mo, Ja, bis wir weißt du, das bis sehen, wir würde ich es auch sagen, sehen, ja. ja, da hat die Welt schon wieder das nächste Tablet, ja. Okay, dann sind wahrscheinlich Tablets vorbei und Ja, keine genau, Ahnung. dann geht es schon wieder zurück auf den Ja, Desktop. genau. Ja. Ja, lass uns am besten Übrigens. mal weiter im Programm, sonst wir kommen ja gar nicht voran Ja, jetzt genau, hier in der eins dazu, Stunde. weil wir gerade bei Amazon sind, ja, ich hab's gar nicht auf der Liste, glaube ich, drauf. Uns hat jemand kurz nach der Sendung voller Freude geschrieben: Ich weiß leider schon wieder nicht mehr, was war, Entschuldigung, ja, dass die dass der Android Amazon Market, der App Store, ja, von Amazon für Android für Deutschland freigeschalten ist. Ich habe natürlich sofort die Applikation heruntergeladen, überall installiert, auf dem Tablet, auf dem Handy, ja, und tatsächlich, es hat funktioniert. Nächsten Tag hat es nicht mehr funktioniert. Es war offenbar ein Fehler. Amazon hat tatsächlich freigeschaltet. Die gesamte Welt fast war freigeschaltet. Alle konnten kaufen und installieren. Nächsten Tag ging es nicht mehr und Amazon hat gesagt, das war ein Fehler. Danke, dass es ein Fehler war, auch andere Länder zu bedienen. Schade. Ja, schade. Ich hätte wirklich gern auch bei Amazon gekauft. Ja, vielleicht ja, hört das mal jemand. Ich kann aber nicht. Ja. Die Angebote sind sehr, sehr gut. Ich gebe auch zu, auch die freie App des Tages. Ja. Da könnte ich jedes Mal jetzt mein Tablet und mein Handy an die Wand klatschen, dass ich mir das nicht holen kann. Ja. Also ich muss schon sagen, Crap. Unglaublich. Leute, bringt den App Store jetzt endlich mal auch hier raus. Ihr könnt's doch. Es hat doch funktioniert. Worauf wartet ihr eigentlich noch? Ja. Also sollte irgendeiner von Amazon zuhören, der vielleicht was zu sagen hat, dann soll er sich mal für die nächste Sendung mit anmelden. Dann nehmen wir den mal mit rein. Ja. Gerne. Aber Da können wir vorher gerne mal drüber Baldrian reden. schlucken. Erklärt mal, warum nicht. Aber vorher Baldrian schlucken. Wir sind nämlich auf 180. Ja, Naja. also grundsätzlich auch, wenn hier Entwickler oder irgendwelche Leute in Bereichen tätig sind, im Android-Bereich, die das ein oder andere da zuzusteuern haben oder Informationen zu geben haben, dann vielleicht gerne mal anmelden für eine, Ja, gerne, klar, für ein logisch. kleines Interview oder so. Aber sicher. Gut, weiter geht's. Samsung schlägt zurück. Vielleicht kann ich das ganz kurz Empire beantworten. Strikes Vielleicht kann ich Back. das ganz kurz behandeln, nur, ja. Genau, Samsung Strikes Back, ja. Ne, Empire ist jetzt die Gegenseite dann, ja. Also das kannst du so nicht sagen, ja. Der Empire, ja. Wenn Apple Ja, wieder gut, zurückschlägt, können wir das sagen. das ist, also ich habe aber die Woche, bevor du jetzt gerade anfängst, nur mal vorweg, ich habe die Woche einiges, ja, über das Thema auch gelesen und auch einiges von Seiten, die eher auf die andere Seite fixiert sind. Und es ist schon interessant, was da geschrieben wird. Also ich musste ehrlich, ehrlich lachen. Ja, gut. Aber ganz extrem. Ja, es ist Lachen schon lange vergangen. aber es ist so, dass Samsung jetzt klipp und klar gemacht hat, dass sie das nicht mehr weiter dulden werden, dass Apple ihre Patente missbraucht und werden jetzt knallhart dagegen vorgehen. Bisher haben die immer so die eigene Aussage, also das geduldet und quasi freundliche Miene gemacht, weil ja auch Apple der größte Kunde von Samsung ist. Ja. Entschuldigung. Fand das hin. Ja, jetzt mach erstmal den Rotz vom Mikro weg. Nein, Ich also. konnte noch zur Seite, aber abschalten nicht mehr, das hat zeitlich nicht mehr gereicht. Aber ja, damit ist jetzt bei Samsung Schluss. Das hat auch ein ranghoher Mitarbeiter von Samsung geäußert. Li Yanghi nennt er sich. Und der hat gesagt, das ist jetzt vorbei. Das werden sie nicht mehr dulden. Entsprechend werden sie auch versuchen, und sie rechnen sich gute Chancen aus, den Start des iPhones in Korea zu verhindern. Und jetzt neu, letzte Woche, Samsung möchte auch den Europastart von dem iPhone 5 verhindern. Weil eben diese Geräte Patente verletzen, die Samsung hat. Und die Rechtsprechung, die ja eindeutig erstmal gegen Samsung entschieden hat, müsste ja dem Recht deswegen Samsung ja in dem Fall dann auch Recht geben. Schauen wir mal. Hoffentlich machen die Das auch wäre ganz ihre. witzig. Hoffentlich machen die auch dort in diesem Landgericht. Was war's? Düsseldorf, glaube ich, oder? Ich weiß nicht Ja, genau. es war Ja. Düsseldorf, ja. Düsseldorf. Hoffentlich stellen die auch dort den Antrag, dann kriegen die auch recht, ja, weil die geben ja anscheinend jeder Firma recht, die sagt, oh, Moment, das ist aber, da habe ich aber Rechte. Ja, okay, hier, zack. Da Ja, habe ich aber das Blaue im Himmel, nee, da, also ich habe auch eine blaue Farbe, guck. genau. Nee. aber es ist interessant und In den USA ist jetzt was noch Interessanteres passiert und das wird Apple, da wird Apple richtig schlucken müssen und hat auch offenbar schon geschluckt. Erstmal, Apple hat nach dieser Samsung-Ankündigung, dass jetzt Schluss mit lustig ist, gesagt, sie werden jetzt auch RAM-Bausteine von anderen Herstellern kaufen, damit sie nicht mehr nur von Samsung abhängig sind. Ja, nur Samsung macht natürlich noch viel, viel mehr. Zum Beispiel einige Prozessoren, die benötigt werden. Ja, anderen, also Chips nicht der Hauptprozessor. Aber Samsung liefert einige Teile. Offenbar hat danach, das ist allerdings nur eine Spekulation, aber ich sag's gleich wieso, Samsung offenbar weiter gedroht, auch die Chip-Lieferung einzustellen. Weil nämlich Apple jetzt so die Partner von Apple Bestellungen und Produktionsanfragen zurückgestellt haben für das iPad 3. Das bedeutet im Endeffekt, Apple kann kein iPad 3 im vorgesehenen Zeitplan liefern, bauen, weil Teile fehlen. Und das ist schon, das ist das, was ich schon gesagt habe, ja. War vor einem Jahr wäre das nur undenkbar gewesen, dass Samsung das macht. Ja? Aber es sieht ganz so aus, als ob Samsung lieber weniger Gewinn macht, als sich erpressen zu lassen von Apple. Finde ich also gut. Dem, Hochachtung. Von dem man Futter bekommt, ja, dem beißt man nicht in die Hand. Genau. Aber ja, also, weil sonst kriegt man kein Futter mehr. Und aber ich verstehe das. Ich meine, das ist zwar Gewinnverlust für Samsung, weil ich meine, die machen ja damit auch Geld. Aber politisch gesehen ist es natürlich ein schlauer Schachzug. Ja. Weil, ja, auf der einen Seite beliefern sie Ware, auf der anderen Seite kriegen sie verboten, ihre eigene zu verkaufen. Das geht natürlich nicht. Genau, das war eine friedliche Koexistenz sozusagen, ja. Samsung liefert die entsprechenden Teile an Apple. Apple kann wieder Geld machen mit dem Verkauf von ihren Geräten, ja. Nur, wenn einer eben hier rausschwenkt, und das war ganz klar Apple mit der Klage gegen Samsung, ja, dann kann es natürlich passieren, dass Samsung dann nicht mehr so freundlich ist und sagt, okay, wenn unser Gewinn dadurch geschmälert wird, dass die uns verklagen, dann liefern wir denen die Teile nicht mehr und dann wird denen ihr Gewinn auch geschmälert, weil sie dann nämlich ihre Geräte nicht mehr bauen können. Boop, zack, so ist das. Und in den USA ist jetzt noch was weiteres Interessantes passiert. Verizon hat sich auf die Seite von Samsung gestellt gegen Apple. Und das ist besonders verwunderlich, weil Verizon hat ja erst vor kurzem quasi nach dem Ende der AT&T-Exklusivität von dem iPhone eben das iPhone in sein Netz bekommen. Und Verizon sagt also hat also wörtlich ja die Gerichte aufgefordert, ja, die Klagen von Apple gegen Samsung abzuweisen. Und ich kann nur eins sagen, Verizon ist eine Firma, die ganz stark auf Gewinn orientiert ist, die nur einen Blick für ihre Aktionäre haben, für ihre Beteiligung, ja, dass die maximaler Gewinn haben. Und die sagen das nicht aus leichtfertig. Die sehen nämlich, dass der Gewinn in Zukunft mit Android gemacht wird und nicht mit Apple-Produkten. Jedenfalls bei Verizon. Und deswegen stellen die sich lieber auf die Seite von Samsung mit den Android-Geräten als eben jetzt auf die Seite von Apple. Und das ist ein herber Schlag, ein Tiefschlag für Apple in den USA. Und ich bin mal gespannt, wie sie darauf reagieren. Ja. Wahrscheinlich wie immer. Nein, wie immer. Ich weiß nicht, wie immer. Weil Steve Jobs ist zumindest nicht mehr offizieller CEO. So, von daher könnte vielleicht mal Vernunft bei Apple einkehren, dass sie dann vielleicht mal sagen, okay, wir haben einen Fehler gemacht. Ja, tut uns leid. Und jetzt wieder zurück zum Business as usual, weil dann normalerweise eben, bisher war das nie so, dass die mal gesagt haben, okay, wir haben einen Fehler gemacht. Weil nämlich da so ein hysterisches Männchen ausgeflippt ist, Schaum vor den Mund bekommen hat und lieber die Partner gechast hat und denunziert hat in der Öffentlichkeit, anstatt sich reellem Business zuzuwenden. Ja. So war das nämlich. So. Hui, hui, hui. Ja. Puh. Ja, das Bild übrigens, welches Rio da mit veröffentlicht hat, das müsst ihr euch angucken, das ist richtig genial. Vor allen Dingen sehr, sehr passend. Guckt's euch an. Ich sag nur, da wird was erschossen. Ja, ich habe noch was Interessantes, was ich gefunden habe. Und zwar ein Android-Smartphone möchte ich euch vorstellen, aber aus einem ganz bestimmten Grund. Also nicht unbedingt wegen den Leistungsdaten oder was so ein wahnsinnig tolles Handy ist, sondern jeder, der ein HTC Sensation hat, sollte sich mal das Bild angucken von diesem Handy und dann wird er schmunzeln. Weil es geht hier um das ZTE Skate, was ja schon auf dem Mobile World Congress gezeigt wurde kurz. Ich so richtig gesehen habe ich es nicht. Mir ist jetzt nur aufgefallen, das Ding sieht haargenau aus wie das Sensation. Ich könnte fast schwören, abgesehen von der Linse auf der Rückseite, ist es dasselbe Gehäuse. Ist es nicht ganz, aber verdammt ähnlich. Und ich könnte wetten, daher irgendwie vielleicht HTC die Finger mit drin. Wobei das jetzt rein spekuliert ist. Es ist ein Mittelklasse- bzw. Unterklasse-Gerät, weil Mittelklasse nenne ich auch ein 800 MHz-Gerät nicht mehr. Nee. Ja, das ist eher untere Klasse. Vor allen Dingen ist es, wie gesagt, Hersteller ZTE. Wer hat das schon mal gehört? Also ich, ja, Hongkong ist ein Chinese. Keine Ahnung. Ich gebe trotzdem mal die Leistungsdaten durch. Also ein 800 MHz Single-Core-Prozessor hat das Ding. Ein Adreno 200. Okay. Ein 4,3 Zoll. Jetzt haben wir wieder die, sag ich mal, Verbindung zum Sensation. Auflösung 480x800 Pixel. Da habe ich gelacht. Weil, also das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. 512 MB RAM. Ja, kann man mit leben. 120 Gramm, 5 Megapixel Kamera. Anscheinend gibt es keine Front-Facing-Kamera. Ist auch auf dem Bild nicht zu erkennen. Ja, ansonsten Standardausstattung, HSDPA, WLAN, GPS und so weiter. Bluetooth. Bis zu 32 GB MicroSD-Steckplatz noch vorhanden. Muss man ja erwähnen, manche Geräte haben ja keinen mehr. Also nicht ganz so spektakulär, aber das Bild ist hochinteressant, weil ich dachte im ersten Moment, das ist wirklich das Sensation. Mhm. So im ersten Blick so, was ist denn das Sensation, wo ZTE draufsteht? Und es ist es aber wirklich nicht. Und ich finde das schon interessant. Mhm. Ich werde das auch mal verfolgen, ob da nicht noch das ein oder andere rauskommt in Verbindung mit HTC. Mhm. Würde mich nicht wundern. Ist ja heute alles möglich. Mhm. Nun ja. Dann habe ich noch für alle Zocker habe ich noch eine ganz interessante Information. Und zwar für das Xperia Play. Da gibt es jetzt endlich das 234. Leider habe ich gerade festgestellt, ich habe den falschen Link verlinkt. Aber 234 ist jetzt raus. Mit 234 soll es deutliche Verbesserungen geben, auch mit Videowiedergabe. Mhm. Das muss anscheinend vorher in irgendeiner Weise ein bisschen geruckelt haben oder nicht ganz so sauber gewesen sein, aber mit dem 234 hat sich auch technisch einiges verbessert, also ist besser angepasst als die 233er Version. Mhm. Also auch. Dann das Handy, Rio, was ich dir versprochen habe. Mhm. Ich habe doch gesagt, ich werde noch ein Handy erwähnen. Ja. Das wirst du dir vielleicht kaufen. Ja. Ja, und dreimal darfst du raten, wer ein interessantes Gerät mit ausgeflippten Möglichkeiten auf dem Markt bringt. Japaner. Ja. Ja, genau. Das war eigentlich abzusehen. Und zwar ein Mobiltelefonhersteller NTT Docomo. Mhm. Es muss einer der größten dort sein, ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Mhm. Hat jetzt mit dem ganzen Problemen, die da sind im Moment wegen radioaktiver Strahlung, Fukushima und so weiter, ein Handy rausgebracht, was Radioaktivität messen kann. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil wir haben ja mal das Thema auch privat gehabt, wo wir gesagt haben, man weiß ja nie, wo jetzt was importiert wird und ob da nicht doch irgendwie Radioaktivität bei uns auf den Tisch kommt und dass wir es merken, weil es wird ja eh nicht alles kontrolliert und und. Da hättest du eine Möglichkeit, Rio, ohne jetzt ein extra Gerät kaufen zu müssen, das eingebaut in einem Handy zu bekommen. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Das Gerät sieht nicht sehr spektakulär aus. Also es ist relativ groß. Es ist mit Sicherheit sehr schwer. Mhm. Genaue technische Daten habe ich leider nicht. Also man sieht hier nur das Bild. Ja. Aber grundsätzlich finde ich jetzt gerade für die Japaner ist es durchaus eine interessante Sache, weil die werden die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte mit dem Thema Radioaktivität mit Sicherheit zu tun haben. Sieht mir fast wie ein modifiziertes Xperia aus. Ja, ist schwer zu erkennen. Also, ja. Ich glaube, da Leute, guckt es euch mal an. Wie gesagt, es sieht wirklich interessant aus. Ich denke, macht mal euch ein Bild. Es ist ja irgendwie so ein Rahmen noch mit dabei, der das Gerät anscheinend schützen soll. Dadurch wird es vielleicht wasserfest. Nee, der Rahmen ist das anders da. Das ist ja natürlich ein Schutz, aber da ist wohl auch eine Kappe drauf, der das Zählrohr abdeckt, weil das muss auf jeden Fall bei einem Zählrohr sein, schon hält das Teil nicht lange. Ja. Ah ja, okay. Ja gut, auf jeden Fall interessantes Thema war das allemal. Also jeder, der für euch messen will, ob die Frau strahlt, ob die Kinder strahlen, ob der Klo strahlt oder ob die nächste Pizza strahlt nach der Mikrowelle, dann ist so ein Gerät genau das Richtige für euch. Okay. So, dann gibt es wieder Gerüchteküche. Ach, das ist immer was ganz Neues. Ja, ich fand's echt erwähnenswert, weil es gibt so ein kleines Gerücht, dass wohl Google in Spanien Mobilfunkanbieter spielen möchte. Wäre eine weitere, sag ich mal, Seite, die da Google aufklappt. Wäre sicherlich interessant, aber ich bin ganz ehrlich, so wirklich glauben tue ich es nicht. Weil es ist überhaupt nicht der Geschäftsbereich von Google. Ja, was heißt glauben? Es sind auf jeden Fall SIM-Karten mit Google Google-Logo drauf, aber das hat ja gar nichts zu sagen. Und in einem Google-Kuvert drauf. Ja, also was halt, es geht ja nicht ums Glauben jetzt in dem Sinne, du meinst halt, dass die dann... Du kriegst ja auch eine Visa-Karte, wo Google draufsteht, also... Ja, die kommt aber nicht in Google-Umschlag und es ist noch auch keine SIM-Karte, ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich glauben soll, weil es ist ja was also Karte. Okay. Also die Karte gibt's, da gibt's nichts zu glauben, die Karte gibt's, ja. Ja, hast du selbst schon gesehen, ja? Es kann auch ein Fake sein. Gut. Klar. Nein. Weißt du, natürlich, es kann alles ein Fake sein. Es gibt auch kein Fukushima. Das ist alles nur ein Fake. Das haben wir ja nur im Fernsehen gesehen. Ach so, oder warst du schon dort? Ja, ja. Warst du schon dort? Genau wie die Reise zum Mond. Ja. Okay. Genau. Nein. Also grundsätzlich finde ich es interessant, dass die, wenn, da mitmischen würden. Aber wie gesagt, der Geschäftsbereich ist nicht, der passt irgendwie nicht zu Google. Interessant wäre es aber allemal. Ist auch ein Punkt, den man unbedingt verfolgen muss. Genau. Ja, ich habe ja das Glück, dass ich jemand direkt in Spanien auch kenne. Mhm. Und der auch noch in dem Bereich mit tätig ist. Du weißt ja, wen ich meine. Mhm. Du kennst den ja auch. Ja. Und dem werde ich mal abklopfen. Ja, was das betrifft. Super. Und da kriege ich mit Sicherheit ein paar Hintergrundinformationen. Ja. Hintergrundinformationen. Ja, also wie gesagt, die Karte gibt's zwar, aber man weiß halt nicht, was das jetzt genau zu bedeuten hat. Was spekuliert wird, ist eben, dass Google dort als Provider auftritt, also nicht mit einem eigenen Netz, sondern so ein Provider wie bei uns eben zum Beispiel Mobilcom oder andere, ja. Ich meine, mittlerweile kann ja eigentlich jeder kleine, was weiß ich, Futzel da, ja, sich eine Marke nehmen und kann dann in irgendeinem Netz auftreten, so Simio, Blau, genau. Und was oder, da alles gibt und warum. Oder die Android-Sim, die können ja dann bei uns bestellen. ja, klar. Genau. Ja, aber warum sollte da dann eben nicht Google hingehen und sollte auch irgendwie sowas als Provider quasi fungieren. Wäre möglich, aber ob das jetzt wirklich der Fall ist, wissen wir nicht. Aber vielleicht kann ja da dein geheimer Kontakt in Spanien da was herausfinden. Ja, ich mit Sicherheit weiß er mehr wie wir. Genau. Soll uns ja, mal ein paar Karten schicken. Er vertreibt ja auch unter anderem so Sachen und sofern, wenn da was gibt, dann weiß er es zumindest. Ja, soll mal ein paar Karten rüberschicken. So, dann. Das können wir natürlich auch machen, ob die dann funktionieren, ist ein anderes Thema. Aber ich hab noch viel, viel mehr interessante Sachen. Ich meine, das ist, und das ist kein Gerücht, sondern eine richtige Studie. Und zwar in UK, in United Kingdom, hat jedes dritte Kind unter 10 Jahren ein Handy. Okay. Und jedes zehnte davon ein iPhone. Jetzt kann man natürlich spekulieren, dass dann die anderen 9 Android haben. Aber das wäre Spekulation. Aber ist schon interessant, Nein. jedes dritte Kind, das ist schon eine gigantische Zahl an Mobilfunkgeräten, die da Also. Kinder haben. Und wenn wirklich jedes zehnte, sage ich mal, ein Smartphone hat, jetzt mag es heißen, wie es will, dann sehen wir, wie die nächste Generation aussieht. Da wird nämlich gar Also. keiner mehr ohne sein. Also mich ehrlich, mich hat das jetzt ehrlich gesagt gewundert, dass nur jedes dritte Kind ein Handy hat. Das wäre schon nicht mehr vorstellbar, zumindest ab einer gewissen, Ich möchte ab dem betonen, unter Schulzeitalter. 10 Jahren. Also ich rede hier unter zehn Ja, Jahre. okay, gut. Das heißt, die richtigen Freaks, die gehen ja meistens eher so als Teenies los, weil da bin ich mir sicher, da ist fast jeder. Aber es ist schon interessant, unter 10 Jahren. Das hat ja nichts mehr mit Freaks zu tun. Heutzutage ist das Mobiltelefon ein ganz Ja, du weißt, was normales ich meine. Kommunikationsmittel. Ja, also, und Dann gibt auch. es noch so eine Nebeninfo zu dieser ganzen Studie. Von diesen Kindern, die da unter 10 sind, haben 16% einen Laptop. Ja, unter 10 Jahre schon ein Laptop, ist auch schon interessant. 25% eine E-Mail-Adresse, was ich jetzt ja, komisch finde. Ich hätte jetzt eher gedacht, es sind mehr. Ja. 8% haben eigene Profile in Social Networks. Okay. Und 20% haben eine Handyrechnung über 20 Dollar, 20 Pfund. 20 Pfund, oh, das ist ja. Oh. Für ein Kind, ja. Also, das fand ich mal erwähnenswert, ist auf jeden Fall auch. Mich würde mal interessieren, wie so eine Studie in Deutschland ausgehen würde. Oh Mann. Da habe ich ja früher mehr in die Spielautomaten gesteckt als Kind. Ja. Ja, dann, was ich auch noch so an Informationen gefunden habe, es ist ein Datensheet gefunden worden. Ein Daten, was, ein was? Datenblatt, Ach ein so. Datensheet, ein Datensheet aus der, ich sag mal, Entwicklungsabteilung von Samsung Wie? mit Leistungsdaten eines Gerätes namens SHV E120. Und das ist dann die absolute nächste Generation. Und zwar planen die da ein 4,7 Zoll HD-Display mit, jetzt wird es interessant, 8 Megapixel Kamera, 2 Megapixel Front-Facing Kamera, das ist jetzt noch nicht ganz so spektakulär. 1 Gigabyte Telefonspeicher, also 1 Gigabyte RAM, finde ich gut. 16 Gigabyte intern, Okay. auch mit dem 1850 mAh Akku. Wo ich mir jetzt hier nicht so ganz sicher war, ist der Prozessor. Weil hier steht eigentlich nur der MSM 8660 und der MDM 9600 und damit kann ich leider nicht so viel anfangen. Also, Weil hier beides beschrieben ist. Also ich fand es ein bisschen komisch. es hört sich fast an wie ein kleines Note. Weil das Galaxy Note hat ja ein 5,3 Zoll HD-Display. Also es gibt in der... Ge ja, richtig. Ja, stimmt. In der Gesamtangabe gibt es noch einen Vermerk 1,5 GHz Qualcomm Snapdragon Prozessor. Da steht's doch. Naja, genau. Also auch das Also, deutet da eher wird es auf aufs jeden Note Fall wieder hin. interessant. Also auch das deutet dann eher auf so ein kleineres Gerät vom Note hin. Interessant auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Also, Ja. ja, gut, ich finde schon, dass es ein Ultra und Super Handy ist, ne? Also von der Ausstattung her. Dann Neues aus der Magazinwelt. Es gibt ein neues Magazin, das nennt sich Android User. Ich habe mir jetzt mal die Webseite angeguckt, wollte einfach mal, sage ich mal, Bescheid geben, dass sowas existiert. Die Zeitschrift selbst habe ich noch nicht gelesen. Ich werde mir demnächst mal eine Ausgabe besorgen In welcher und werde Form mal gibt es einen die Blick riskieren. Zeitschrift? Die gibt es in Papierform, also eine N richtig klassische Zeitschrift nur im Papierform. Laden. Ich habe von einer E-Version Okay. leider nichts gesehen. Okay. Gibt es vielleicht, aber ich konnte jetzt hier nicht lesen, dass das Oh. irgendwie Schade, erwähnt schade. wird. Schade. Wobei, es ist ein Start, ja. Weil mit Papier kann ich nichts mehr anfangen als Magazin. Ja, man Aber kann ja mal eine, dennoch, zum Besten find kann sehr man ja mal eine gut. Ausnahme machen, ne? Finde es trotzdem sehr gut, dass sie dass da ein neues Android-Magazin gibt. Ich werde mal reingucken. Ja. Aber ja, gut, klar. Also mich persönlich kann man ja eben nur mit einer elektronischen Version locken. Ich habe zu viel Kram hier rumliegen. Ja, und möchte Also wenn mehr ich Kram sage haben. Heft bestellen, dann wird wirklich nur die digitale Version, Entschuldigung, die Papierversion angeboten. Okay. Es gibt drei Ausgaben für 3 €. Okay. Mini-Abo. Ich sehe es gerade. Okay, gut. Ja, gut, ich will jetzt wollen wir natürlich keine Werbung machen. Doch, machen wir Werbung, weil neues Android-Magazin, das verdient Werbung. Ja, guckt es euch an, der Super. Link ist mit dabei. Ja, sicherlich mal ein Blick Wenn ihr nicht wert. alles so engstirnig seid wie ich, dann könnt ihr euch ja das Printmagazin mal kaufen. Weil ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass es ein Android-Magazin ein neues gibt. Ja, da gibt es noch viel zu wenig auf dem Markt. Und das ist auf jeden Fall mal richtig gut, dass es sowas gibt. Aber ja, wie gesagt, ich bin halt viel zu engstirnig. Ich hole mir das erst, wenn es in elektronischer Form gibt. Also, wenn es jemand interessiert, kann ich mal so ein Beispiel hier geben, was in dem Heft behandelt wird. Es gibt also insgesamt 2, 4, 6, 7 Rubriken. Einmal die Rubrik Service, die ist nicht so interessant, Inhalt, News und so weiter. Hardware gibt es eine Rubrik, wo halt so Geschichten wie Samsung oder Sensation und so weiter bearbeitet werden, behandelt werden, meine ich. Dann eine Rubrik Apps. Dann nochmal separat die Rubrik Spiele. Dann eine Rubrik Einsteiger, finde ich auf jeden Fall interessant für Leute, die, sag ich mal, sich erst entschieden haben, auf Android oder bei Android einzusteigen. Tipps und Tricks, das ist auf jeden Fall auch spannend. Und nochmal eine Rubrik Power User. Schön. Die wird wahrscheinlich für uns eher interessant sein, Rio. Oh. Aber ich werde demnächst mal gucken. Ich hoffe, dass ich die in einem normalen Zeitschriftenhandel auch finde, Ja. in einem etwas größeren. Und dann werde ich mir eine Ausgabe zulegen und werde dann mal drüber berichten. Genau. Gut, dann habe ich hier noch was aufgeschrieben. Neuer Market. Gutes und schlechtes. Tja, nach ewigen Zeiten, ja, hat sich auf meinem Nexus S auf einmal ganz unverhofft der neue Android Market materialisiert. Ja. Und tatsächlich ist das, ja, wie soll ich sagen, durchaus schön gestaltet, vom Design her gut. Die Ladezeiten sind extrem gestiegen, also selbst mit 3G dauert es doch eine ganze Weile, bis die entsprechenden Rubriken Also aufgebaut schlechter sind. geworden, meinst du, mit gestiegen? Also Geschwindigkeit Ja, ist definitiv. langsamer. Also der ganze Market ist wesentlich langsamer geworden. Die gesamte Market App ist wesentlich langsamer geworden, ist aber auch nachvollziehbar, weil eben der Anteil der Grafik irre gestiegen ist. Also das ist eigentlich nur noch Grafik, ja, bunte Bildchen, schöne Icons, überall kann man draufklicken und wunderbar, sieht ganz toll aus, aber verbraucht jede Menge Traffic. Das ist aber noch nicht negativ jetzt im eigentlichen Sinn gemeint, ja, weil es ist ja, ich meine, Fortschritt, es geht ja immer weiter, ja, die Handys werden immer schneller, die Datenstrukturen, also die Datentarife beziehungsweise die Verbindungen werden auch immer schneller. Hoffentlich jedenfalls, ja. Und von daher ist es schon zukunftsorientiert richtig so. Alles klar. Ist nicht das Thema. Es gefällt mir sehr, sehr gut optisch. Wie gesagt, ich habe zwar das Gefühl, dass auch hier von, also wenn ich hier so scroll und die, also die Rubriken beiseite schiebe zur nächsten Rubrik, habe ich das Gefühl, dass mein Nexus S also am Limit arbeitet. Und das ist schon Okay. ziemlich nervig. Das ist selbe Effekt gab es auch bei dem Update von der Music-Applikation. Die alte Musik-Applikation war rasend schnell und die neue Musik-Applikation, da habe ich das Gefühl, das Nexus S arbeitet schon am Limit, also ist zu langsam dafür. Ja. Also ich glaube, da geht alles Richtung Dual-Core-Prozessoren, aber es ist schon ziemlich interessant zu sehen, dass Standardanwendungen hier schon Rechenzeit brauchen, die also nur noch mit Dual-Core-Geräten dann entsprechend flüssig darzustellen sind. Das ist ein bisschen Also schade. Musik hören und gleichzeitig auf einer Webseite Flash angucken, würde das Gerät killen, oder wie? Nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine die Bedienung von dem Player. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ach Ja, so, jetzt verstehe ich ja. also wenn du eine Aktion machst oder scrollst oder so, dann dauert das alles, ja. Und das ist auch hakelig und ein bisschen ruckelig, ja. Also es ist ganz, ganz komisch, ja. Naja, egal, auf jeden Fall. Es geht, ist optisch schön. Nur was ich ganz schlimm finde, ist, dass es keine, und das habe ich ja schon mal gesagt, keine Möglichkeit mehr gibt, aktuell in den Markt eingelieferte Apps zu sehen. Es gibt keine Oh, Möglichkeit das mehr. ist blöd. Und ich weiß nicht, wie neue Entwickler innerhalb von dem Market da überhaupt noch was reißen wollen, ohne dass die extern Werbung machen und Android-User irgendwie dazu bringen, diese App runterzuladen. Weil es gibt zwar eine Rubrik, also Top New, ja, aber Wenn es nicht top ja, bewertet ist und genau. dann taucht es da nie auf, Wie ne? soll dann etwas top bewertet werden, ja, wenn man gar nicht sieht, dass was Neues kommt als Benutzer? Wie soll man dann denn überhaupt die. Und wer sagt das denn eigentlich, dass die top ist dann? Also ich sehe da ein Riesenproblem für neue, unbekannte Entwickler, ihre Applikationen überhaupt noch publik zu machen unter den Leuten, ohne dass es diese Funktion gibt, New Apps. Ich habe die also am Tag, bei der alten Market-Version, am Tag so circa 10, 15 Mal gecheckt, damit ich ja alles sehe, was neu reinkommt am Android-Market. Und da war ich immer froh drüber, aber ich bin immer offen für neue Sachen. Damit ist nun vorbei. Die sogenannten Top New Vorstellungen, die sind teilweise schon so alt, da würde ich schon sagen, das sind Evergreens, aber keine neuen Programme mehr. Und ich weiß nicht, wie gesagt, wer das dann überhaupt einordnet. Die User können es jedenfalls nicht sein, weil die können ja neue Programme überhaupt gar nicht erstmal finden im Market. Wie gesagt, höchstens noch durch Webseiten im Internet und so weiter und so weiter. Also ich finde das schon sehr skurril und sehr, sehr schade, was da gemacht wird. Auch, was mir auch nicht gut gefällt, ist bei der Rubrik My Apps, also meine Applikation, ja, da sieht man jetzt nicht mehr chronologisch geordnet. Das heißt, das, was man zuletzt heruntergeladen hat, installiert hat, ist ganz weit oben, sondern man sieht die jetzt alphabetisch. Nein! Das Nein. darf nicht wahr sein. So konnte Wenn man man immer was gleich gerne. wieder löschen will, weil es ein Kackprogramm ist. Genau, Entschuldigung, Kraftausdruck. ja. Genau. Ja, aber Ja, ne, dann hat man es gleich oben und kann es gleich wieder deinstallieren. genau, Oh. das ist, also, da braucht man dann, vor allem mit diesen 15 Minuten Rückgabefrist, ja, das ist dann so, dann kauft man sich das Ding, ja, guckt sich das an und dann muss man auch noch 5 Minuten diese App suchen, ja, bevor man sie deinstallieren kann, dann hat man sie gekauft. Nein, Ja, alles also, Taktik, aber das naja. ist echt schlimm. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, ja, aber Darf ansonsten ich dir ist die was neue sagen? Market-App schön. Darf ich dir was sagen? Ja. Ich habe noch den alten Market drauf. Ja. Ja, auf dem Tablet habe ich ihn auch noch drauf. Ja. Ja, da kriege ich ja sowieso keinen neuen, also da brauche ich keine Angst haben. Ja, aber ich schon, irgendwann wird der kommen hier bei mir auf dem Tablet. Ne? Naja, Alles hat okay. mich auch gewundert, ja. Das war mitten im Benutzen von dem Market, ja. Dann auf einmal bricht da der Market ab. Ich will wieder reingehen, klicke gleich wieder auf Marken, dann sagt er, diese App ist nicht installiert. Ich so, oh, was ist passiert? Und dann warte ich einen Moment, drücke nochmal drauf und dann öffnet sich die neue Market-App. So, oh Mann, nein, nein, nein. Ist nicht installiert. Ah! Na, ja, Ich genau, kann so, mir vorstellen. Leo steht da mit dem Herzinfarkt. Scheiße, alles neu installieren. nein, Okay. nein. Ja. Nein, nein, nein, nein, nein, Also nein. gut, auch noch was. Wir haben ja schon wieder ziemlich jetzt Ja, gib mal sind wir Gas. Ich ziemlich habe wieder Zeitweise, was. genau. Also Google Wallet ist von deutschen Sparkassen abgelehnt worden, also von den Sparkassen, ja, also nicht die anderen Banken, sondern die Sparkassen, Sparkassen. ja. Ach was, da hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass die Google Wallet ablehnen, ja. Nee, habe Also ich ich auch war so nicht. überrascht, dass das neue Innovationen, fortschrittliche Bezahlmethoden von unseren fortschrittlichen modernen Banken abgelehnt wird. Also wer hier Ironie in diesem Satz findet, der hat gut aufgepasst. Gut, schön. Nein, Dann bin ich also doch weiterhin ironisch. genau. Dann hast du noch etwas, ja? Oh ja, was ganz, ganz wichtig ist, und zwar gibt es wieder Gerücht. Na? Und zwar, wir als absolute Google Docs und Google Speicherplatz-User mit Sonderspeicher gekauften und, Ja, genau. sollen uns angeblich freuen können über das sogenannte Google Drive, welches ähnlich wie Dropbox auch in die Betriebssysteme eingebunden werden kann. Soll. Es ist, wie immer, mal wieder ein Gerücht. oder wie oft. Wir haben ja schon mal sowas gehört. Nur, was mich hier verwundert ist, berichten sehr viele darüber. Und es gibt auch ein Bild dazu, von also einem Bildschirm, so ein Screenprint, bei dem man erkennen kann, dass da in Google tatsächlich was eingebunden ist. Hm. Wenn das wirklich kommen sollte, dann freue ich mich wie ein Schnitzel, weil dann kann ich endlich Dropbox über den Jordan kicken. Das wird sich dann erst noch zeigen, ob du das machen kannst, weil dazu gehören auch Sync-Funktionen. Ja, aber meine grundsätzlich sind ja meine Daten oder meine große Sammlung an Dateien befindet sich bei Google und halt eben nicht bei Dropbox. Dropbox ist mir viel zu teuer. Ich meine, man kann es hier ruhig offen sagen, ich zahle bei Google 5 Euro im Jahr. Oder ja, nicht mal 4 Euro noch was. Für 20 Gigabyte, ja. $5 für 20 Gigabyte. Und der normale Speicher, was den anderen auch zur Verfügung steht, wird nicht mitgezählt. Mhm. Auch Bilder bis zu einer gewissen Größe werden nicht mitgezählt. Genau. Dokumente, die in Google Docs Format sind, werden nicht mitgezählt. Ja. Das heißt, diese 20 Gigabyte stehen mir wirklich voll für eigene Dateien zur Verfügung. Und wenn ich das, wie gesagt, einbinden kann in mein Linux und Windows und so weiter, wäre ich dankbar, weil es wäre einfach bequemer. Genau, und das ist nämlich jetzt die Frage. Also erstmal, was gibt es an Software, wo kann man es einbinden und vor allem, welche Sync-Funktion gibt es? Um Dropbox zu ersetzen, sage ich ganz klar, braucht man eine Sync-Funktion. Weil das ist eine Hauptstärke von Dropbox, dass man zum Beispiel ein Verzeichnis auf dem Android-Gerät hat, das automatisch gesynkt wird mit einem Verzeichnis auf Dropbox. Ja. Ja, genau. Und sowas braucht das Google Drive auf jeden Fall. Ich bin ganz, ganz, ganz gespannt. Und das ist auch ein Punkt, den ich mit Sicherheit sehr genau verfolgen werde. Weil sobald das draußen ist, habe ich's. Ja, ich auch. Definitiv. Also da war ich schon Ewigkeiten da wird drauf. Keine Diskussion gemacht. Das ist eine Sekunde später installiert. Ja, wenn wir es können. Und wenn das Ding $5 kostet, zahle ich die auch. Ja. Solange es funktioniert. Genau. Ja, also ich habe noch was und zwar hier kurz vor der Sendung habe ich noch schnell was entdeckt und zwar das Huawei Honor, das ist ein richtiger Zungenbrecher. Das ist offiziell angekündigt für Europa und Asien und damit mischt sich jetzt ein neuer Player im Bereich Android unter die bekannten Marken. Und zwar ist es ein 4 Zoll Gerät, 4 Zoll Display mit Android 2.3.5 wird es ausgeliefert, mit einem 1,4 GHz Single Core Prozessor, das ist also schon ausreichend, ja. Die Batterie, weil es auf Englisch Battery heißt, Mensch! Der Akku ist 1900 mAh und das heißt also, dass das Gerät, so die Aussage von Huawei, 3 Tage durchhält mit einer einzigen Ladung bei normaler Benutzung. 854 x 480 Bildpunkte Auflösung, 4 GB interner Speicher, 512 MB RAM, HSPA+ Support bis zu 14,4 Megabit Sekunde wird da unterstützt und soll eben zu den bekanntesten, größten europäischen und asiatischen Carrier kommen und auch in T-Mobile USA. Tja, und das bedeutet, wir haben ein neues Android-Gerät und da bin ich schon ganz, ganz gespannt drauf. Würde ich mir auf jeden Fall angucken, wie sich das schlägt gegenüber den etablierten Android-Marken. Ja, noch ein Gruß aus China. Huawei ist, glaube ich, ein chinesischer Hersteller, meine ich. Ich wollte gerade sagen, ich bin überfragt, aber im Text hier zu diesem Telefon steht es auch drin, chinesischer Hersteller, genau. Ja, dann abwarten. Auf den ersten Blick erinnert mich das auch wieder so ein bisschen an Samsung, aber gut, ja, das hat ja nicht unbedingt was zu bedeuten. Ja, genau. Gut, dann kommen wir zu Apps der Woche. Yeah, Apps of the Week, let's go. Dreimal darfst du raten, was für ein Thema ich habe. Ja, das kann man ruhig öffentlich sagen. Ja. Letzte Woche frisch angefangen, Runes of Magic wieder zu spielen nach einer langen Auszeit. Also ich habe eine lange Auszeit gehabt, Rio nicht so. aber wir haben mehr oder weniger fast gemeinsam angefangen, neu zu spielen und neu zu leveln. Und dazu natürlich habe ich geguckt, was gibt es da Feines, Leckeres im Android-Market. Und es gibt was Feines, Leckeres im Android-Market. Nehme ich eine kleine Datenbank. in der sämtliche Skills und Elite-Skills aufgezeigt werden. Und das ist ganz, ganz toll gemacht, grafisch auch sehr, sehr schön gemacht. Man kann sich Informationen, ja, Rio, du bist da, aber man kann sich, also wie gesagt, über Informationen holen über die Skills, also der einzelnen Klassen, über die Elite-Skills mit Klasse und der entsprechenden Sekundärklasse, über die Materialien und es gibt noch einen Punkt Trainer, den habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, muss ich ehrlich sagen. Aber das sollen wohl Tipps und Tricks sein, die einem ein bisschen helfen sollen, voranzukommen. Ja. Sehr, sehr schön gemacht. Vor allen Dingen die App benötigt fast keine Rechte, einfach nur einen Netzwerkzugriff. Also er braucht da jetzt nicht wieder Angst haben, Wunder, was er da drauf macht. Die ist wirklich harmlos. Ist auch gar nicht so groß. Also ist ja mit 4,9 Megabyte für das, dass es grafisch so extrem aufwendig gemacht ist. Ist es nicht so viel. Ich Ja. weiß, es ist für ein schwächeres, älteres Handy ist es nicht so schön, 4,9 Megabyte, sage ich mal, zur Verfügung zu stellen. Aber bei den neueren Geräten ist das okay. Und wie gesagt, grafisch sehr schön gemacht. Es ist auch, jede Fähigkeit ist ja auch schön beschrieben, bis ins kleinste Detail. Und ich werde die jetzt beim Zocken mit Sicherheit auf meinem Handy nebendran laufen lassen. Um immer mal wieder zu gucken, ja, was kommt als nächstes, wenn ich jetzt mein Level 68 erreicht habe. Genau. Ich betone, ich bin bei Level 13, aber okay. Also Und schon es weiß ich, ja. gibt auch eine Donation-Version übrigens dafür. Ja, ich weiß, ist da Wert der Werbung eingeblendet? Wird die rausgemacht bei der Donation-Version? Also, ich konnte jetzt noch keine Werbung sehen. Ad-supported steht hier, okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass bei der Donation-Version, also bei der Spenden-Version, dann eben diese Werbung entfernt ist. Kann man auf jeden Ich Fall machen zur vermute. Unterstützung des Entwicklers, weil die Idee ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und vielleicht gibt es ja auch noch in Zukunft ein paar Erweiterungen. Also das heißt, dass nicht nur Elite-Skills damit gemacht werden können, sondern eben oder informiert werden können darüber, sondern eben auch vielleicht noch andere Sachen aus Runes of Magic. Übrigens, wer mal zocken will mit mir, ich habe extra ein neuer Char angelegt, ja, damit es von Anfang an losgehen kann. Wir gründen die Endcast-Gilde. Genau, wir machen die Uncast-Gilde. Das ist eine gute Idee, das können wir machen, ja. Wenn es genug Leute finden, können wir die Gilde aufmachen, ja. Also wer will zu den Gründungsmitgliedern gehören, der Runes of Magic Uncast-Gilde, ja? Dann anmelden. Wir befinden uns auf dem Server Laoch, ja, also nur den Server auswählen dann. Und mein Char heißt Rioniel, ja, Rioniel. Und wie heißt deiner nochmal? Armagedonis. Armagedonis, ja, also Armageddon und einmal griechisch und einmal, was weiß ich, was ich nicht, elbisch. Armagedonis. Ja, super, also, also, wer das. Lust hat, wobei wir übertreiben es nicht, also wir spielen gerne mal, aber wir sind jetzt nicht die Leute, die 24 Stunden am Tag zocken, Nein. also das bitte nicht erwarten. Nachts könnt ihr mit uns nicht zocken, da schlafe ich. Da schlafen wir. Ich habe auch noch eine App gefunden, ja, und zwar nennt sich die Crunchyroll. Und die Anime- und Manga-Fans werden jetzt begeistert aufschreien, ja. Denn tatsächlich, also eine Handy- und Tablet-optimierte App für Android, um das Angebot an Animes, das übrigens legal ist, anzuschauen. Also diese Website Crunchyroll erwirbt also wirklich offiziell die Lizenzen von diesen Animes. Das darf man also tatsächlich anschauen. Und sie machen es sogar, dass man das in Deutschland anschauen darf. Die Animes haben fast alle englische Untertitel. Ja, also wenn das nicht Sind in stört. Japanisch mit englischem Untertitel. Original Japanisch mit englischen Untertiteln. Gut, Original Japanisch muss bei den Animes sowieso sein. Ja, Du weißt, also was für eine es Frage jetzt muss von mir sein. kommt. Bitte? Du weißt ja jetzt bestimmt, was für eine Frage jetzt von mir Was kommt. denn? Hast du zufällig gesehen, dass da City Hunter dabei ist? Nein, City hat das nicht dabei. Das sind Scheingeister. nur aktuelle Serien drauf. Ach, schade. Übrigens gibt es auch Möglichkeiten mit einem Premium-Account, der übrigens nur $6,95 im Monat kostet, die zeitgleich beim japanischen Start auf dieser Plattform zu sehen. Und das ist für einen Anime-Fan natürlich das absolute Maximum, ja, was geht. Ja, da hast du dich doch bestimmt schon angemeldet, wie ich dich kenne, oder? Du bist Ich doch werde voll es auf dem Gang. tun, noch nicht, ich werde es tun, weil das ist wirklich fantastisch. Also zeitgleich mit Japan die Animes zu sehen, da geht ein Traum in Erfüllung, weil ansonsten muss man 1 bis 2 Jahre warten, bis die dann zu uns rüberschwappen. Und das ist echt nervig. Das heißt, man sieht eigentlich immer alte Serien. Und es sind auch fantastische Serien drin, die jetzt zwar in Japan schon etwas länger vorhanden sind, aber bei uns noch relativ neu. Naruto-Fans dürfen auch sich da freuen. Dann laufen auch aktuelle Folgen von Naruto übrigens. Die werden dann vielleicht mal in 1, 2 Jahren bei uns gezeigt werden im Fernsehen. Weiß ich jetzt nicht, ob das so viel auseinander ist. Auf jeden Fall aktuelle japanische Folgen werden dort gezeigt. Aber auch bei uns noch relativ unbekannte Serien, die aber fantastisch sind. Ich habe heute mal reingeguckt. Ich werde jetzt gleich, wenn hier der Uncast fertig ist, werde ich mir gleich die erste neue Serie reinziehen. Es wird alles gestreamt, finde ich zwar etwas schade, ist aber verständlich. Man kann also nichts abspeichern. Das heißt, man kann es nur online mit funktionierender Internetverbindung anschauen. Das zählt auch für die App für Android. Übrigens, diese Animes kann man sich sowohl auf dem Desktop-Browser anschauen, als auch auf Ich habe gerade dem mal reingeschaut, sorry, Handy. ich muss dich mal unterbrechen und ich muss sagen, die Qualität ist verdammt gut. Ja, und das, Also da was. bin ich echt überrascht. Das ist, Leute, das ist Ja. mehr als DVD-Qualität. Das Und, ist klasse. Echt Moment, top, scharf. du siehst nur die SD-Qualität, ja. Ein Premium-Member hat sogar die Möglichkeit, das Ganze in 720p anzusehen, also in HD-Ready-Qualität. Und da ist auch eine Demo vorhanden auf dieser Seite. Ist ein bisschen versteckt. Ich glaube, wenn man auf Register geht oder auf Free Trial und dort ist irgendwo ein Link dann zu einer Ja, genau das Demo. habe ich mir eben angeguckt. Deswegen habe ich auch Ah, gesagt, super okay, gut. Qualität. Also das ist dann 720p Qualität und wer sich nicht anmelden will, der hat nur Zugriff zu, das gilt auch für die Android-App und auch für den Desktop, der hat nur Zugriff auf eine beschränkte Anzahl von Anime-Serien, also das heißt, nicht alle sind auch für nicht angemeldete Benutzer zu sehen. Viele gibt es eben nur für die zahlenden Nutzer. Aber dennoch ist selbst für die unangemeldeten Serien ist das schon eine interessante Auswahl und auch interessante Serien, die man da angucken kann. Allerdings eben nur in 480p und der Rest gibt es dann eben als Premium-Member. Also, Wobei bei Anime, sag ich mal, ist selbst 480p, weil es ist ja ja, gezeichnete Grafik, genau. ist schon erstmal Übrigens gut. gibt es auch noch die Möglichkeit, die haben nämlich nicht nur Animes im Programm, sondern auch japanische Dramaserien, diese berühmten Japanese Drama, ja, die sind auch hier bei Japan-Freunden hier sehr, sehr beliebt. Also diese Soaps, die richtig genial gemacht sind. Und also was heißt genial für Fans natürlich, ja. Also manch andere würde wahrscheinlich Trash sagen, aber das ist das Nonplusultra, finde ich, ja. Also auch Realserien gibt es da, diese Dramaserien, die in den japanischen TVs laufen. Ja, Wahnsinn. Okay, dann würde ich Ja. sagen, müssen wir jetzt ganz, ganz dringend Schluss machen, weil Genau, wir ich haben muss wieder dringend Animes wahnsinnig gucken. überzogen und ich habe noch was vor. Ich muss ganz dringend Animes gucken, also müssen wir auch Schluss machen. Ja. Ja, damit sind wir am Ende vom Uncast Nummer 63. Und für nächste Woche müssen wir uns was einfallen lassen. Da sind wir ja bei der 64. Müssen wir irgendwie ein C64 Special noch reinmachen. Ja? Vielleicht können wir ja ein paar Da fällt mir schon Emulatoren was mal ein. testen. Ja, Emulatoren vielleicht. Ja? Mal sehen, gucken wir mal. Jo, und damit verabschieden wir uns von euch und hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Wenn ihr mit uns in Kontakt reden wolltet, könnt ihr das tun unter Twitter at AndroidCast, Facebook Uncast Page oder per E-Mail uncast@thenetcasts.com und da findet ihr auch die Seite uncast.thenetcast.com. Ja, das ist dann die Seite. Dort könnt ihr Kommentare hinterlassen oder findet ihr alle Links und ja, weitere Informationen zu den Artikeln, die wir hier besprochen haben. Und damit sage ich Tschüss, halte die Ohren steif und bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss. Network.